Genau, der Anlass ist auch schon fast sehr aktuell, denn in weniger als 8 Minuten ist zu Ende mit unserer Sendung und ein neuer Tag fängt an, nämlich der 19. April 2013 und damit jetzt zum 70. Mal der Aufstand im Warschauer Ghetto. Das Ghetto wurde am 15. Oktober 1940 in Warschau errichtet, um den jüdischen Stadtbewohnerinnen vom Rest der Stadt abzugrenzen. Auf 2,4% der Fläche Warschaus sollten ca. 30% der Bewohnerinnen leben. Regelmäßig mussten sich die Menschen aus dem Ghetto am Umschlagplatz versammeln, um anschließend deportiert und getötet zu werden. In den Morgenstunden des 19. April um 6 Uhr marschierten 850 Männer der SS erneut ins Ghetto ein. Doch diesmal wurden sie schon nach wenigen Metern beschossen und mit Molotow-Cocktails beworfen. Die Ghettobewohnerinnen hatten die Aktion lange zuvor vorbereitet, sich Waffen organisiert und eine Molotow-Cocktailfabrik errichtet. Die jüdische Kampforganisation unter dem Kommando von Mordechai Anilewitsch knüpfte Kontakte zum polnischen Untergrund, bat um Waffen und logistische Unterstützung. Die vom Angriff überraschten Deutschen mussten sich zurückziehen. Ein Triumph für die jüdische Kampforganisation, die sich schon jenseits der Ghettomauern schnell herumsprach. Der Aufstand im Warschauer Ghetto konnte 4 Wochen anhalten. Am 16. Mai meldete der SS-General Jürgen Stroop seinen Vorgesetzten der Großaktion als beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bereits von Stroops Männern mehr als 56.000 Menschen deportiert und erschossen. Anilewitsch und mit ihm zahlreiche weitere Mitglieder der jüdischen Kampforganisation beginnen Selbstmord, als ihr Bunker am 8. Mai entdeckt wurde. Nur wenigen gelang es, aus dem Ghetto zu fliehen und sich in den Ruinen zu verstecken. Und in Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto hören wir jetzt Sorg nit kein Maul, as du gehst dem letzten Weg. Sage niemals, dass du den letzten Weg gehst. Von Hirschglick, der dieses Lied komponiert hat und selbst im jüdischen Widerstand war, bevor er im Alter von 22 im Konzentrationslager gestorben ist. Interpretiert wird der Song vom Zupfgeigenhansel. Da sind wir wieder zur letzten Runde bei Reducation hier auf Radio Unerhört 90.1. Und bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch gerne ein paar Termine mitteilen und wichtige Infos. Da wäre zum einen kommenden Donnerstag, dem 25. April, ab 18.30 Uhr findet im Audimax des Hörsaalgebäudes der Uni Marburg in der Biegenstraße 14 die Filmvorführung Blut muss fließen undercover unter Nazis statt. Der Eintritt ist frei und auch barrierefrei zugänglich, also kommt vorbei, bringt Freunde mit, ihr seid alle herzlich willkommen, außer Sympathisantinnen der rechtsextremen Szene. Es gibt auch noch Plakate im Asta, kann sich jeder Mensch gerne abholen und fleißig mitverteilen. Und ab morgen gibt es dann auch Flyer. Das Ganze findet auch statt als Mobilisierungsaktion für den 1. Mai in Frankfurt, den wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt haben. Passenderweise am 2. Mai hat die Gruppe Freedom ein offenes Treffen, auch im Hörsaalgebäude in der Biegenstraße um 19 Uhr. Wir freuen uns, also wenn ihr vorbeikommt. Ich glaube, ihr habt jetzt einen halbwegs guten Eindruck bekommen, was wir machen. Außerdem machen wir sonst noch den Newsletter, der auch aktuell jetzt Anfang April rausgekommen ist, den ihr in den verdächtigen Kneipen und im Aster natürlich euch anschauen könnt, oder wenn ihr dort nicht hinkommt, gibt es den auch im Internet auf unserer Seite freedom.net, also freedumm.net. Genauso wie auch den Podcast dieser Sendung. Und alle anderen Sendungen, die wir bisher produziert haben, was schon 12 andere oder 13 andere? 12 andere. Ja, und ihr könnt uns auch gerne kontaktieren, wenn ihr irgendwie Rückfragen habt oder wenn ihr auch den Newsletter kommentieren wollt oder sonstiges. Gerne an Freedom, oder? @gmx.de. Genau. Genau. Und somit würde ich vorschlagen, verabschieden wir uns in die heutige Nacht und wünschen alle eine schöne Nacht. Ganz wichtig noch, bevor wir Schluss sagen, schaut doch alle nochmal zu Petition Unicum vom Campus kicken. Die kann nämlich noch 50 Tage unterschrieben werden. Und es wäre doch ein Jammer, wenn wir die angestrebten 10.000 Unterschriften nicht zusammenkriegen. Findet sie auch auf unserer Homepage. Und die nächste Radiosendung gibt es am 16. Mai. In diesem Sinne, bis dann, euer Reducation Team. Tschüss. Tschüss.